Leute sind, da braucht es viel dazu. Da braucht es Regen, Sonnenschein und immer neue Schuhe. Neue Schuhe. Braucht es eine Mama und ein Papa wäre gut. Braucht es eine Wohnung und ein Bett. Braucht es eine Regierung, die den Kindern Gutes tut und den Wunsch weckt, dass man Kinder hält? Sind und stehen ihrem Mann, ihren Mann. Da braucht es, dass wir zeigen, wie man diesen stehen kann, stehen kann. Braucht es unser Vorbild sowie unseren guten Rat. Braucht es sehr viel Sicherheit und Ruhe. Braucht es offene Worte, das Vermögen und die Tat. Und den Frieden dazu.